sinayo na bonzelio motema nangai kamba ya ngonzela malamu be na bonzelio omoi nangai ya we ya mbangai na nipe sinayo na bonzelio motema nangai kamba ya ngonzela malamu be na bonzelio. Sous-titrage Société Radio-Canada. bonne odeur, je t'offre mon cœur et mon âme, ô Éternel.